Die Realität des jüdischen Spinnennetzes. Felix Frankfurter. Hier erscheint es mir angebracht, in Erinnerung zu rufen, was Giselher Wirsing, eine der bestinformierten Persönlichkeiten des Dritten Reiches, 1943 in seinem Buch »Der maßlose Kontinent« über die Bedeutung des Tandems Brandeis-Frankfurter für die Präsidentschaft von Franklin Delano Roosevelt und die Politik der USA zu berichten wusste. Fußnote: Giselher Wirsing. Nach dem Studium der Volkswirtschaft und Promotion war Giselher Wirsing bis 1933 als Assistent am Institut für Sozialwissenschaft in Heidelberg tätig. Er war ein namhafter Journalist, der bereits seit 1930 zu dem intellektuellen Zirkel um Hans Zehrer, dem Tatkreis, zählte und dem Kreis um die Brüder Strasser angehörte. Zwischen 1928 und 1932 unternahm er regelmäßig Reisen nach Osteuropa und publizierte die daraus gewonnenen Erkenntnisse in der Zeitschrift Die Tat, der er als Mitherausgeber und Redakteur verbunden war. 1932 legte er seine konservativen und zugleich antikapitalistischen Gedanken in dem Buch Zwischen Europa und die deutsche Zukunft der Öffentlichkeit vor. 1933 trat er der SS bei und stieg bis zum SS-Sturmbannführer auf. Wirsing beriet Walter Schellenberg während des Frankreich-Feldzuges. Schellenberg war ab 1944 der oberste deutsche Geheimdienstchef. 1943 geht Wirsing als Propagandaoffizier nach Russland. Beim Oberkommando der Wehrmacht gab er die Zeitschrift Signal heraus. Weiters gehörte er, als offenbar ehrenamtlicher Mitarbeiter, zum Sicherheitsdienst SD der SS und beriet neben Schellenberg auch Kaltenbrunner im Reichssicherheitsamt. 1945 wurde Wirsing von den Briten verhaftet. Nach seiner Entlassung gründete er, nach kurzfristiger Tätigkeit für die Tageszeitung Die Welt und für Radio Free Europe, mit anderen die Wochenzeitung Christ und Welt, deren Chefredakteur er 16 Jahre lang war. Ende der Fußnote. Nun zum Zitat des Buches Der maßlose Kontinent. Als Gouverneur von New York, als das politische und gesellschaftliche Zentrum der Metropolis des amerikanischen Ostens, befand sich Roosevelt indes in einer wesentlich anderen Lage als fast alle Präsidentschaftskandidaten vor ihm, vielleicht Wilson ausgenommen. Der Kreis seiner Beziehungen beschränkte sich nicht wie bei den meisten amerikanischen Politicians auf andere Politiker und auf die Vertreter der großen Konzerne, Banken und Trusts. Er war vielmehr gerade in New York mit jener spezifischen intellektuellen Schicht in Berührung gekommen, die etwa seit dem Ausgang der Epoche Theodore Roosevelts ziemlich unbemerkt von der großen Öffentlichkeit herangewachsen war. Insbesondere die Columbia-Universität in New York und die Harvard-Universität bei Boston hatten sich zu Pflanzstätten einer kritischen sozialen Gesellschafts- und Rechtsphilosophie entwickelt, ohne dass sich dies, die Epoche Wilson wieder ausgenommen, auf die praktische Entwicklung der amerikanischen Politik und Wirtschaftspolitik bisher wesentlich ausgewirkt hatte. Aus diesem Kreise nun beschloss Roosevelt, sich die Hilfstruppen für seine Präsidentschaft zu rekrutieren. Hier hoffte er, eine Schar von Männern zu finden, mit denen dem Land die neue Parole gegeben werden konnte, auf die es, verängstigt durch die Auswirkungen der furchtbaren Krise, sehnsüchtig wartete. In diesen Pflanzstätten eines neuen kritischen Amerikanismus spielt das Judentum eine hervorragende Rolle. So wie es einerseits seit der Jahrhundertwende in breiter Front in die Sphäre der Hochfinanz eingedrungen war, so hatte es seit der Ernennung von Brandeis zum Mitglied des obersten Gerichtshofes auch in die intellektuellen Sphäre eine breite Bresche geschlagen. In Harvard hatte ein Schüler und enger Freund von Brandeis, ein in Wien geborener jüdischer Professor, eine riesige Schule entwickelt, die schon seit Wilsons Zeiten das amerikanische öffentliche Leben allmählich zu durchdringen begann. Auf diesen Kreis der Harvard-Universität griff Roosevelt infolgedessen schon vor seiner ersten Präsidentenwahl zurück. Noch stärker war dies indes zunächst mit dem Kreis um die Columbia-Universität der Fall, zu dem ein anderer enger Freund Roosevelts, der Jude Samuel Rosenmann, in Roosevelts Spitznamen Jargon Sammy the Rose genannt, die Verbindung schlug. Rosenman und Harry Hopkins, den Roosevelt in New York als Angestellten von Fürsorgeinstitutionen kennengelernt hatte, brachten ihn auf den Gedanken, dass einige der Professoren der Columbia-Universität zu der Vorbereitung der nun fällig werdenden Wahlreden herbeigezogen werden könnten. Rosenman, der von Roosevelt zum Oberrichter von New York ernannt wurde, und Hopkins sind im Übrigen auch die einzigen aus diesem ersten, aus Professoren der Columbia-Universität gebildeten Brain Trust geblieben, die von Roosevelt als engste Berater über alle Wechselfälle des New Deal hinweg beibehalten wurden. Fußnote: Rosenman war später der Organisator des Nürnberger Militärtribunals und somit verantwortlich für die Ermordung der Führung des Deutschen Reiches. Ende der Fußnote. Um die Zeit, da Roosevelt im Jahre 1936 die Vorbereitungen für seinen zweiten Wahlkampf traf, verschwanden die bis dahin maßgebenden Mitglieder des Gehirntrusts aus der Umgebung des Weißen Hauses. Sie wurden durch radikalere Berater abgelöst. Zunächst noch unbemerkt vom breiten Publikum entstand der zweite Gehirntrust. Ungefähr von diesem Zeitpunkt ab gewinnen die Schüler des jüdischen Professors Felix Frankfurter in der Verwaltung in Washington und in der Umgebung des Weißen Hauses das Übergewicht. Dies beruhte nicht auf Zufall. Es ist vielmehr das Ergebnis eines seit langem sorgfältig ausgedachten Planes, durch den sich Frankfurter eine der wichtigsten Schlüsselpositionen in den Vereinigten Staaten zu sichern wusste. Felix Frankfurter, seit Januar 1939 Mitglied des Obersten Gerichtshofs der USA, ist 1882 in Wien geboren. 1894 kam er nach New York. 12 Jahre später verließ er die Harvard-Universität, wo ihn Brandeis als brauchbaren Zögling entdeckt hatte. Im Jahre 1906 bereits wurde Henry L. Stimson, der spätere Staatssekretär unter Hoover und Kriegsminister unter Roosevelt, auf ihn aufmerksam. Stimson war damals gerade Staatsanwalt in New York geworden. Im Auftrage Theodore Roosevelts, dem Frankfurter ebenfalls bald zugeführt wurde, baute er dieses Amt zu einer umfangreichen Institution aus, die bei dem Kampf gegen die Trusts, der damals geführt wurde, eine Rolle spielte. Stimson kam auf diese Weise mit dem Hause Morgan, das er bekämpfen sollte, in Berührung, wurde aber alsbald einer der politischen Sachwalter der Morgan-Gruppe. Frankfurter fuhr in seinem Kielwasser. Als Stimson 1911 Kriegsminister wurde, nahm er Frankfurter in das Ministerium mit sich. Schon damals war sein Einfluss als der engste Berater des Kriegsministers bedeutend. Als Frankfurter dann 1914 zum Professor in Harvard ernannt wurde, begann er bereits, alle Ämter in Washington mit seinen Schülern zu durchsetzen und hieraus ein System zu machen. 1917 wurde er selbst beigeordneter Staatssekretär im Kriegsministerium und schließlich Vorsitzender des Kriegsarbeitsamtes. Um diese Zeit trifft er mit Franklin Roosevelt zusammen und zieht ihn in den Umkreis des Salons, den er mit Frau Frankfurter in Washington unterhielt und in dem sich zu jener Zeit schon die wichtigsten Minister wie auch englische Diplomaten und reiche jüdische Bankiers trafen. Die Freundschaft zwischen Frankfurter und Roosevelt ist seitdem niemals mehr unterbrochen worden. War es der Jude Rosenman, der den ersten Gehirntrust auswählte, so fiel Frankfurter die viel umfassendere Aufgabe zu, nicht nur für den Präsidenten, sondern für alle großen Regierungsämter in Washington geeignete Berater auszusuchen. Hierauf aber war Frankfurter seit langem eingerichtet. Schon vor dem Weltkrieg war er zu dem Schluss gekommen, dass die amerikanische Beamtenorganisation denkbar ungenügend war. Er nahm sich als maßgebendes Vorbild den britischen Civil Service, den er mit Unterstützung von Harold Lasky, einem jüdischen Professor in London, studierte. Er erkannte hierbei, dass in einem großen Beamtenapparat demjenigen riesige Macht zufallen müsse, der die Schlüsselpositionen zu besetzen vermag. In England war dies durch die 100 Familien der Hocharistokratie seit langem mit Geschick geschehen. Konnte der Aufbau eines neuen Verwaltungssystems in USA nicht demjenigen, dem diese Aufgabe zufiel, einen fast unbeschränkten Einfluss sichern? Einen Einfluss, der selbst den der Hochfinanz in den Schatten stellen konnte? Frankfurter beschloss, seine theoretischen Studien praktisch anzuwenden. Sein Seminar in der Harvard-Universität wurde eine Kükenfarm für fähige junge Leute, die Frankfurter aufgrund der ihm nun zur Verfügung stehenden Beziehungen in wichtige Positionen schob. Dadurch, so rechnete er sich aus, konnte er im Laufe der Zeit wie eine Spinne im Netz seine Fäden nach allen Seiten ausdehnen. Zuerst versorgte er Brandeis und andere oberste Bundesrichter mit Sekretären. Als der Jude Eugene Meyer 1932 von Hoover zum Präsidenten der Reconstruction Finance Corporation gemacht wurde, mit der damals die Depression bekämpft werden sollte, stellte ihm Frankfurter beinahe seinen gesamten Stab. Die bereits unter Henry Stimson begonnene Praxis der Stellenvermittlung dehnte sich unabsehbar aus und dieses Stellungsvermittlungsbüro verschaffte dem scheinbar harmlos hinter seinen Büchern vergrabenen Harvard-Professor eine unheimliche Bedeutung. Seine Leute saßen überall und die meisten seiner Leute waren Juden. So übernimmt Frankfurter für Roosevelt die Doppelrolle des Ratgebers und des geheimen Personalchefs für das New Deal. Wo immer neue Leute gebraucht wurden, wandte man sich an Frankfurter, und Frankfurter hatte sie zur Verfügung. Die beiden besten Pferde in seinem Stall waren zwei junge Rechtsanwälte. Tom Corcoran, ein blauäugiger, temperamentvoller Ire, Jahrgang 1900, und Ben Cohen, ein schweigsamer, etwas professoral wirkender Jude ungefähr des gleichen Alters. Nach verschiedenen Umwegen verkaufte Frankfurter diese beiden an den damaligen intimsten Berater Roosevelts, den Professor Moley, der sie alsbald für die Abfassung von Präsidentenreden und von Gesetzesentwürfen einsetzte. Corcoran und Cohen arbeiteten wie siamesische Zwillinge. Corcoran geschäftig im Vordergrund, Cohen als die Gedankenmaschine im Hintergrund. Ungefähr 2 Jahre nach ihrer Bekanntschaft mit Moley hatten sie ihn mit Frankfurters Hilfe aus dem Weißen Hause verdrängt. Tommy the Cork, wie er von Roosevelt genannt wird, war nun zum ständigen Berater des Präsidenten aufgestiegen. Zusammen mit Hopkins, Innenminister Ikes und Generalstaatsanwalt Jackson, jetzt ebenfalls im obersten Gerichtshof, bildeten sie den innersten Kreis des New Deal. Frankfurter sparte sich selbst, ebenso wie Rosenman, für große Aufgaben auf. Es genügte, dass seine jungen Leute täglich das Ohr des Präsidenten hatten. Corcoran und Cohen sind indes nur die bekanntesten von Frankfurters Young Boys, die die Organisation des New Deal zu beherrschen begannen. Die amerikanischen Journalisten Alsop und Kintner schätzen, dass mindestens 300 bis 400 Frankfurter Würstchen in die wie in einem Treibhaus aufschießende Bürokratie des New Deal hineingesetzt wurden. In allen Ministerien wie in den neuen New Deal-Organisationen nehmen sie im Allgemeinen den Posten des an zweiter und dritter Stelle Verantwortlichen ein. Nach außen hin werden bekannte Politiker der Demokratischen Partei vom Präsidenten aus taktischen Gründen vorgeschoben, die Richtung aber bestimmen diese 300 bis 400 New Dealer, deren Mittelpunkt Corcoran ist, der wiederum seine allgemeinen Richtlinien von Frankfurter erhält. Einige Namen mögen als Beispiel für die Zusammensetzung dieser Avantgarde Frankfurters genügen. Isidor Lubin wird der wichtigste Mitarbeiter von Frau Perkins im Arbeitsministerium, der ebenfalls jüdische James Landis, wird in die Reconstruction Finance Corporation geschoben. Der Jude Oliphant wird die rechte Hand des Schatzsekretärs Henry Morgenthau, dem der Kreis des New Deal trotz seiner jüdischen Abstammung nicht ganz traut. Mordecai Ezekiel kommt zu Wallace ins Landwirtschaftsministerium, indem er alsbald die wichtigsten Agrargesetze entwirft. In das Innenministerium platzieren Frankfurter und Corcoran ganze Scharen ihrer Leute, vor allem in die Public Works Administration. Dasselbe gilt natürlich für die WPA und schließlich sogar für das konservative State Department, wo Hull, kein Freund des New Deal, sich allerdings verhältnismäßig zugeknöpft zeigt. Ihm wird als beigeordneter Unterstaatssekretär der vordem bereits in der Finanzpolitik des New Deal bewährte Burley zugeteilt, der ebenso wie der spätere Botschafter in London G. Wynand zum engsten Schülerkreise Frankfurters gehört. Wir könnten diese Listen über Seiten fortsetzen. Das System tritt indes deutlich genug hervor. Roosevelt selbst verlor natürlich sehr bald den Überblick über diese zahllosen Pflanzstätten Frankfurters. Durch sein Amt und die Macht aus der Schar der New Dealer herausgehoben, wurde er in vielen Fällen zum Spielball der Intrigen seiner Untergebenen und Berater. Zitatunterbrechung für diverse Personalia. Der Freimaurer des 33. Grades Franklin Delano Roosevelt war der 32. Präsident der USA, der die imperialistische Großmacht in den Krieg gegen Deutschland hetzte. Sein wichtigster Berater war der dabei später als sowjetbolschewistischer Agent enttarnte Harry Hopkins. Zitat: Ich bin zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gewillt zu sagen, dass wir nicht beabsichtigen, die deutsche Nation zu vernichten. Zitat Ende. Roosevelt am 19. August 1944 aus Reinhard Altmann Deutschland ausradieren, das 20. Jahrhundert in entlarvenden Zitaten. Felix Frankfurter war ein jüdischer Anwalt und Richter am obersten Gerichtshof der USA. Frankfurter entstammte einer generationenlangen Rabbinerfamilie. Mit Kriegseintritt der USA 1917 wurde er Chef der Militärstrafgerichtsbarkeit im Kriegsministerium. Der Jude Louis Brandeis überzeugte ihn vom Zionismus und er war Teilnehmer der Zionistendelegation auf der Pariser Friedenskonferenz, die dem Versailler Vertrag folgte. Er war Mitbegründer der American Civil Liberties Union und Unterstützer der Sowjetunion. Franklin D. Roosevelt ernannte ihn im Juli 1938 zum Mitglied des obersten Gerichtshofes der USA, was er bis 1962 blieb. Der Politikwissenschaftler und Ökonom Harold Joseph Lasky war 1945-46 Vorsitzender der Labour Party. Sein Vater Nathan war Baumwollhändler und Führer der Juden in Manchester. Lasky war von 1922 bis 1936 Mitglied der sozialistischen Fabian Society. Er war mit Louis Brandeis, Felix Frankfurter und Franklin D. Roosevelt befreundet. Im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges unterstützte er die sozialistisch-kommunistische Volksfront in Frankreich. Eugene Isaac Meyer, Sohn jüdischer Einwanderer aus Deutschland, brachte es durch diverse Spekulationen schnell zum Multimillionär. Unter Woodrow Wilson wurde er zum Oberhaupt der War Finance Corporation ernannt. Eugene I. Meyer war vom 16. September 1930 bis zum 10. Mai 1933 Vorsitzender der US-Notenbank. Harry S. Truman machte Meyer im Juni 1946 zum Chef der Weltbank. Der deutschfeindliche US-amerikanische Politiker Harry Lloyd Hopkins zählte ab 1933 zu den engsten Beratern Roosevelts und war führend mit dem Programm des New Deal beschäftigt. Ab 1938 war Hopkins Handelsminister und drängte auf ein militärisches Eingreifen gegen das Deutsche Reich. Im Zweiten Weltkrieg war er Leiter der Kriegsmaterialbeschaffung und organisierte die Hilfslieferungen an die Sowjetunion. Harold LeClaire Ickes war von 1933 bis 1946 US-Innenminister. Ickes verbreitete die Propagandalüge, das nationalsozialistische Deutsche Reich wolle den amerikanischen Kontinent erobern. Zitat: Sie wollen diese zwei großen Kontinente erobern und beherrschen. Zitat Ende. Der Jurist und Freimaurer Robert Howard Jackson war von 1936 bis 1939 stellvertretender Justizminister der USA und 1940 Justizminister. Ab Juli 1941 war Jackson Richter am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. 1945-46 fungierte er als Chefankläger der USA bei den Nürnberger Schauprozessen. Sein Assistent war der aus Polen stammende Jude Raphael Lemkin. Henry Morgenthau Jr. war von 1934 bis 1945 US-Finanzminister. Unter anderem fädelte er das Leih- und Pachtsystem ein, mit dem die neutralen USA einseitig Deutschlands Kriegsgegner in größtem Umfang unterstützten. Er war ein enger Vertrauter und Freund von Franklin D. Roosevelt. Bereits vor dem amerikanischen Kriegseintritt im Dezember 1941 bemühte Morgenthau sich, deutsche Auslandsguthaben zu blockieren, damit sie nicht von der deutschen Kriegswirtschaft genutzt werden konnten. Ab 1942 konnte Morgenthau die deutschen Guthaben in den USA beschlagnahmen und deutsche Tochterfirmen wie die IG Farbenwerke unter amerikanische Leitung stellen. Bekannt wurde Morgenthau durch den nach ihm benannten Morgenthau-Plan, der auf seine Denkschrift aus dem September 1944 zurückgeht. Ziel des Morgenthau-Plans war in erster Linie, das damalige Deutsche Reich nach Kriegsende in mehrere Staaten zu unterteilen, die jeweils demilitarisiert und wirtschaftlich zu Agrarstaaten umgewandelt werden sollten, auch unter Inkaufnahme entsprechenden Bevölkerungsschwundes. Darüber hinaus war die Abtrennung großer Gebiete und die Zerstörung der deutschen Industrie, also der Lebensgrundlage des Gros der deutschen Bevölkerung, Teil des Plans. Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill stimmten dem Vorhaben auf der Konferenz in Quebec am 15. September 1944 grundsätzlich zu. Die Verwirklichung musste jedoch offiziell gestoppt werden, nachdem er am 21. September 1944 öffentlich bekannt wurde. Denn die darauffolgenden Proteste waren so massiv, dass Roosevelt und Churchill sich öffentlich von Morgenthaus Nachkriegsplan distanzieren mussten. Inoffiziell wurde von dem Plan erst endgültig Abstand genommen, als der Kalte Krieg ausbrach und man westlicherseits befürchtete, ohne deutsches Bollwerk von Josef Stalin überrollt zu werden. Der US-Professor Austin J. Epp bezeichnete den Morgenthau-Plan als, Zitat, den ungeheuerlichsten Massenmordplan, der je von menschlicher Rache, Wollust und Barbarei erdacht wurde. Zitat Ende. Selbst US-Kriegsminister Henry L. Stimson, ein hartgesottener Politiker und geschworener Feind Deutschlands, war erschrocken über das, Zitat, wild gewordene Semitentum, Zitat Ende, seines Kabinettskollegen und des von ihm geplanten, Zitat, Verbrechens gegen die Zivilisation. Stimson schätzte die Zahl der Todesopfer bei Durchführung des Planes auf 30 Millionen. US-Außenminister Cordell Hull rechnete vor, der Morgenthau-Plan werde rund 40% der deutschen Bevölkerung vernichten. Trotz der bekannt gewordenen katastrophalen Folgen, die der Morgenthau-Plan nach sich ziehen würde, unterzeichnete Präsident Harry S. Truman am 10. Mai 1945 die Direktive JCS 1067. Die in großen Teilen dem Morgenthau-Plan entsprach und circa zwei Jahre lang, bis zur Direktive JCS 1779, von Vertretern des Finanzministeriums, den sogenannten Morgenthau-Boys, so strikt wie möglich im besetzten Deutschland umgesetzt wurde. General Dwight D. Eisenhower unterstützte JCS 1067 nach Kräften, da er dem ursprünglichen Plan zustimmte. Bei Kriegsende initiierte Morgenthau die Weltbank und die Konferenz von Bretton Woods über die künftige Weltfinanzordnung. Er war führender Bruder der jüdischen B'nai B'rit-Logenvereinigung, wurde 1947 Chef der Vereinigten US-Jüdischen Organisationen und stand 1951 bis 1954 der US-Finanz- und Entwicklungsbehörde für Israel, Israel Bond Drive, vor. Ende der Fußnoten. Weiter im Zitat. Die Atmosphäre von Washington, die früher durch die Lobbys der Hochfinanz und vom Big Business bestimmt war, wurde nun vollends undurchsichtig. In einem kleinen roten Haus an der Ecke von R Street, in dem Corcoran sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte, wurde die Politik entworfen, die der Präsident später ausführte. Die Machtstellung, die sich Frankfurter auf diese Weise geschaffen hat, kann kaum groß genug eingeschätzt werden. Man hat ihn den mächtigsten Mann in den USA genannt, mit Recht. Der Präsident war von früh bis spät mit seinen Leuten umgeben, die ihm seine Meinung ins Ohr bliesen. Die geistige Unselbstständigkeit Roosevelts, seine Abneigung gegen scharfe gedankliche Durcharbeitung schwieriger Probleme, seine Gewohnheit, sich Reden durch Dritte schreiben zu lassen, dies alles war den Bestrebungen Frankfurters, der geheime Herrscher der Vereinigten Staaten zu werden, überaus dienlich. Wir wissen nicht genau, welche Rolle den Logen hierbei zukommt, doch dürfte sie nicht gering sein. Tatsache war jedenfalls, dass schon bald für jeden, der beim Präsidenten etwas erreichen wollte, die Notwendigkeit bestand, sich mit Frankfurter gutzustellen. Im Jahre 1915 schrieb Wilsons Staatssekretär Lansing in einem Memorandum, Zitat, »Die furchtbarste Schwierigkeit, mit der wir es zu tun haben, ist die, dass die Aktion, das heißt der Eintritt in den Krieg, hinausgeschoben werden muss, bis ein allmählicher Prozess der Erziehung und der Aufklärung erreicht ist«, Zitat Ende. Dies waren die berühmten Worte, mit denen Lansing dem Präsidenten klarzumachen versuchte, dass das amerikanische Volk zum Krieg erzogen werden müsse. Im Jahre 1938 erschien in einer von Little Heart herausgegebenen Buchreihe in London ein schmales Bändchen mit dem Titel »Propaganda im nächsten Kriege«. Der Verfasser war der Engländer Sidney Rogerson. In ihm hieß es, Zitat, »Es wird wesentlich schwieriger sein, die Vereinigten Staaten davon zu überzeugen, dass sie unsere Partei nehmen. Dazu wird der Glaube an eine ausgesprochene Bedrohung Amerikas notwendig sein, eine Bedrohung, die durch Propaganda jedem einzelnen Bürger nahegebracht werden muss, ehe Amerika nochmals die Waffen zu einem Krieg aufnimmt, der außerhalb der Vereinigten Staaten geführt werden muss.« Zitat Ende. Dieses also war das Rezept für das Erziehungsprogramm, das die Engländer vor dem Ausbruch des Krieges sogar in Buchform gedruckt hatten. Das Buch von Rogerson war allerdings, als sich die Krise im Jahre 1939 zuzuspitzen begann, in Amerika nirgends mehr zu erhalten. Die englischen Agenten hatten es schleunigst in allen Buchläden aufgekauft und vernichtet. Das Programm stand indes fest. Ende April 1940 hatte der Rechtsanwalt Frederick R. Cudett in sein Büro in New York 18 Herren zu einer Sitzung eingeladen, in der das Programm der Erziehung Amerikas zum Kriege entworfen wurde. Die Einzelheiten sind später durch eine Indiskretion bekannt geworden. Sie wurden sogar dem Senat in aller Ausführlichkeit mitgeteilt, in Klammern Congressional Record 15. Juni 1940, Seiten 12.606 fortfolgend. Die Zusammenkunft in diesem Rechtsanwaltsbüro in Manhattan sollte von großer Bedeutung werden. Hier trafen sich nämlich die maßgebenden Männer der amerikanischen Hochfinanz, der britischen Propaganda und die Verbindungsleute zur amerikanischen Regierung, um das Committee to Defend America by Aiding the Allies zu gründen, das Komitee zur Verteidigung Amerikas durch Hilfe an die Alliierten, das im Jahre 1940 Millionen von Dollars ausgab, um das amerikanische Volk davon zu überzeugen, dass es seine Neutralität so schnell wie möglich aufgeben müsse. Frederick R. Cudett, der Einberufer der Sitzung, war während des Ersten Weltkrieges der erste Rechtsberater der britischen Botschaft in Washington gewesen. Er hatte damals ungeheure Summen für Agitationszwecke im Auftrage der englischen Botschaft in Amerika verwandt und war ein reicher Mann durch seine Tätigkeit für die Briten geworden. Auch nachdem er 1920 nicht mehr offiziell für die Botschaft tätig war, war er stets unter den intimsten Beratern des jeweiligen Botschafters seiner Majestät. Mit Lord Lothian, der um jene Zeit dieses Amt innehatte, verband ihn noch dazu eine enge persönliche Freundschaft. Durch die Person des Einberufers dieser Geheimsitzung liegt es also auf der Hand, dass Lothian selbst es war, der die Gründung des Zentrums der Kriegspropaganda in den Vereinigten Staaten angeregt hatte. Von den 18 Anwesenden sind uns die wichtigsten mit Namen bekannt. Thomas W. Lamont, der allmächtige Partner von J.P. Morgan. Henry L. Stimson, der jetzige Kriegsminister. Frank L. Polk, ein Rechtsanwalt, dessen Firma zu den ständigen Rechtsberatern des Bankhauses Morgan gehört, in Klammern, Polk war 1919-1920 Unterstaatssekretär im State Department und damit der Versailler Epoche verbunden. Nicholas M. Butler, der Präsident der Columbia-Universität und der Carnegie-Stiftung. James Conant, Präsident der Harvard-Universität und nach 1945 Hochkommissar der USA in Deutschland. Clark M. Eichelberger, der Geschäftsführer der britisch beeinflussten League of Nations Association, und schließlich der Journalist William Allen White. Wendell Willkie war ebenfalls eingeladen, wie er später zugab, aber zufällig verhindert. Dies war der neue Generalstab der Kriegspropaganda in den Vereinigten Staaten. Thomas Lamont und Henry Stimson fielen darin die gewichtigsten Rollen zu. Mit der Gründung dieses Komitees, wir nennen es der Kürze halber White Committee, war die Aussöhnung zwischen Roosevelt und dem Finanzkapital nun auch offiziell erfolgt. Wir haben in den vorhergehenden Abschnitten gezeigt, wie das Finanzkapital und insbesondere das Haus Morgan Roosevelt ursprünglich scharf bekämpften. Eine erste Annäherung war bereits im Januar 1938 erfolgt, als Roosevelt Thomas Lamont zum ersten Mal zu einer langen Aussprache im Weißen Haus empfangen hatte. Die aggressive Außenpolitik des Präsidenten war damals gerade gestartet und die Plattform geschaffen worden, auf der er sich mit dem wichtigsten Exponenten der Hochfinanz, ungeachtet der bisherigen Streitigkeiten, treffen konnte. Um dieselbe Zeit hielten Ickes und Corcoran noch Reden gegen das Finanzkapital. Es wird berichtet, dass Lamont das Weiße Haus nach jener ersten Unterredung in der besten Stimmung verließ. Er wusste schon damals, dass das New Deal künftig keine Gefahr mehr für die Millionäre von Wall Street sein würde. Vorsichtig begann er, auch in der Öffentlichkeit für Roosevelt einzutreten. Stimson, Cudert und Polk hatten bereits aus dem Ersten Weltkrieg Erfahrungen in der Erziehung zum Krieg. Diese drei hatten 1916-17 im Mittelwesten und Westen eine große Vortragsreise veranstaltet, in der für den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg geworben wurde. Es ist nachweisbar, dass Stimson schon damals zu denjenigen Politikern gehörte, die vom Hause Morgan ausgehalten wurden. Seine enge Verbindung mit Felix Frankfurter haben wir bereits erwähnt, ebenso seine begeisterte Zustimmung zu Roosevelts Rede in Chicago. Als Staatssekretär hat sich Stimson bei der Morgan Bank königlich für die ihm früher geleistete Unterstützung erkenntlich zeigen können. Er war es, der 1930 dafür sorgte, dass die deutsche Reparationsanleihe monopolartig durch das Bankhaus Morgan in den Vereinigten Staaten eingeführt wurde. Das Haus Morgan hat an dieser Emission allein Millionen verdient. Schon 1910 hatte das Bankhaus Morgan $25.000 für eine Kandidatur Stimsons als Gouverneur von New York ausgegeben. Er fiel durch, wurde aber prompt von Präsident Taft 1909 bis 1913 zum Kriegsminister ernannt. Als er schließlich von Hoover zum Staatssekretär gleich Außenminister erhoben wurde, sollte sich die Investition aus dem Jahre 1910 für das Bankhaus Morgan reichlich bezahlt machen. Stimson, humorlos, trocken, 1941 im 75. Lebensjahr, ist der Inbegriff des Dollarimperialismus der letzten Jahrzehnte. Als fanatischer Kriegshetzer vor dem Eintritt der USA in den Weltkrieg, als Leiter einer vom Großkapital geforderten bewaffneten Intervention in Nicaragua 1927, als Generalgouverneur der Philippinen 1927 bis 1928, stets galt er der Mehrheit des Kongresses als verdächtig, stets war er unbeliebt, galt er als Doktrinär mit beschränktem Horizont. Sein Spitzname Wrong Horse Harry, Harry, der immer auf das falsche Pferd setzt, ist dafür bezeichnend. Zitatunterbrechung für weitere Personalia. Der US-Bankier Thomas William Lamont war Mitglied des Jekyll Island Clubs der Superreichen auf Jekyll Island, Georgia. Dort arbeitete er gemeinsam mit J.P. Morgan Jr. und einigen anderen im Geheimen 1910 einen Plan für eine Zentralbank ähnlich dem Federal Reserve System. Am 1. Januar 1911 wurde Lamont ein Partner von J.P. Morgan und Company. Morgan hatte ein System etabliert, damit die Alliierten von den, in Klammern offiziell, neutralen USA Material kaufen konnten. Als Mitglied des Council of Foreign Relations war Lamont ein inoffizieller Berater der US-Präsidenten Wilson, Hoover und F.D. Roosevelt. Sein Sohn Corliss war Philosophieprofessor an der Columbia-Universität und bekennender Sozialist. Der Jurist Frank Leon Polk war zwischen 1919 und 1920 stellvertretender US-Außenminister. Der Philosoph und Publizist Nicholas Murray Butler war von 1902 bis 1945 Präsident des Columbia College, später der Columbia Universität. Als Präsident der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden ab 1925 war er ein beliebter Ansprechpartner der US-Präsidenten. James Bryant Conant war ein US-amerikanischer Wissenschaftler, Diplomat, Hochgradfreimaurer und Leiter des amerikanischen Atombombenprogramms. Unter seiner Leitung wurden die Atombomben gebaut, die Hunderttausenden Japanern das Leben kosteten. Conant vertrat die Ansicht, dass, Zitat, die Grenze der amerikanischen Freiheit irgendwo östlich des Rheins liegt, Zitat Ende. Clark Eichelberger war ein für die USA typischer, mit der Tarnung eines Friedensaktivisten versehener imperialistischer Interventionalist und Imperialist. Als Vertreter der One-World-Ideologie verfocht er die Idee des Völkerbund, später der Vereinten Nationen. Im Jahr 1939 schrieb er, Zitat, der Weg zum Frieden für die Vereinigten Staaten und für den Rest der Nationen ist in einer hochentwickelten Gesellschaft von Nationen zu finden. Einige zukünftige Generationen können in einer Welt leben, in der die nationale Souveränität viel weniger zählt als heute. Darin wird es neue Formen der Gruppenloyalität und des Patriotismus geben. Zitat Ende. Der Journalist und republikanische Politiker William Allen White galt im letzten Quartal seines Lebens als Stimme des Mittleren Westens. Sich der Bedeutung von White bewusst, bat ihn Präsident Roosevelt, öffentlich für die Unterstützung der Alliierten und damit für den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg zu werben. Roosevelts Bitte blieb nicht ungehört und White wurde 1940 Mitbegründer des Ausschusses zur Verteidigung Amerikas durch die Unterstützung der Alliierten. Der deutsch-amerikanische Anwalt Wendell Lewis Wilkie war Sonderbeauftragter von US-Präsident Franklin D. Roosevelt. Bei den Präsidentschaftswahlen 1940 war er noch dessen republikanischer Gegenkandidat. So viel zu den altbekannten Spiegelfechtereien in den westlichen Demokratien. Ende der Fußnoten, weiter im Zitat. Das Finanzkapital war also entschlossen, eine das ganze Land erfassende Propaganda für die Beteiligung am Krieg zu entfesseln. 1916 hatte das Bankhaus Morgan an sein Zweighaus Morgan Grenfell & Company nach London telegrafiert, Zitat, wir wünschen, dass Sie wissen, dass wir mit Erziehungsarbeit beschäftigt sind, um den Weg für eine neue französische Anleihe zu ebnen, Zitat Ende. Am selben Punkt war man jetzt wieder angelangt. Die Hochfinanz witterte ein neues, ungeheures Geschäft. Man benötigte nur ein durch die dunklen Finanztransaktionen des Weltkrieges nicht kompromittiertes Aushängeschild. Und dies glaubte man in dem temperamentvollen Publizisten William Allen White gefunden zu haben. In jener Geheimsitzung in Codards Büro wurde dieser kleine, bewegliche Mann aus dem amerikanischen Mittelwesten, der sich durch die Aufmerksamkeit so mächtiger Herren zunächst sehr geschmeichelt fühlte, zum Präsidenten des Propagandakomitees gemacht. William Allen White ist ein seltsamer Fall. Als der Herausgeber einer winzigen Zeitung in der ebenso winzigen Stadt Emporia in Kansas, hatte er in Hemdsärmeln und mit offener Weste, wie hunderte anderer kleiner Editoren, seine Emporia Daily Gazette zusammengeklebt. Mit der Zeit begann er indes, in der republikanischen Parteimaschine von Kansas eine Rolle zu spielen, und schließlich erlangte sein Witz eine Art Berühmtheit im ganzen Lande. Er begann Bücher zu schreiben, darunter eine Verherrlichung von Coolidge, es hieß »Ein Puritaner in Babylon« und wurde nun in den Salons von New York herumgereicht. Eine hohe Stellung in der Freimaurerei ebnete hier White die Wege. Roosevelt nennt ihn vertraulich Bill und Frankfurter zählt ihn zu seinen Freunden. Als der Präsident 1939 Frankfurter zum Bundesrichter ernannt hatte, sandte er an White ein Telegramm, I have done it. Ein Beweis, dass White zu den unberechenbaren Kräften im Schatten des Weißen Hauses gehört. Lamont, Stimson und die anderen Drahtzieher glaubten, in dem leicht geröteten, überall bekannten Apfelgesicht Whites die geeignete Maske zum Beweis der Redlichkeit ihrer Absichten gefunden zu haben. Es kann gleich vorweggenommen werden, dass sie sich darin täuschten. Der über 70-jährige Herr aus Emporia hatte nämlich zum Erstaunen der Zyniker in New York tatsächlich noch einen Rest von Gewissen. Anfang Januar 1941 legte er den Vorsitz des Komitees mit der Begründung nieder, in zwei Unterorganisationen, nämlich in New York und Washington, sei eine Gruppe von Kriegshetzern vorherrschend. Er könne aber nicht Leiter einer Organisation bleiben, die dazu benutzt werde, den Krieg heraufzubeschwören. Diese Kriegshetzer waren niemand anders als die Herren von Wall Street, die die ersten Schecks zur Finanzierung des White-Komitees gegeben hatten. White selbst hatte naiv geglaubt, es handele sich tatsächlich darum, Amerika aus dem Krieg herauszuhalten und nur England zu unterstützen. Die Episode zeigte jedenfalls, wie stark im Mittelwesten ein Gefühl für die Verwerflichkeit einer amerikanischen Kriegspolitik noch immer vorhanden war. Das Komitee selbst hatte allerdings zu jener Zeit seinen Zweck bereits erfüllt, da nun durch das Leih- und Pachtgesetz die unmittelbare Beteiligung der Vereinigten Staaten am Krieg schnell vorwärtsgetrieben wurde. Die Geldmittel, die die Hochfinanz bei jener geheimen Zusammenkunft in Codards Büro zur Verfügung stellte, müssen gewaltig gewesen sein, da die Vereinigten Staaten alsbald durch das White-Komitee mit schreienden deutschfeindlichen Plakaten, ganzseitigen Zeitungsinseraten, Hetzfilmen, Theaterstücken und Vorträgen, die alle von dieser Stelle aus finanziert wurden, vollends überschwemmt wurden. 1916-17 hatten Thomas Lamont und Morgan eine ganz ähnliche Organisation, die sich damals National Security League nannte, ins Leben gerufen und finanziert, deren Zweck es ebenfalls gewesen war, das Land auf den Kriegseintritt vorzubereiten. Eine Untersuchungskommission des Repräsentantenhauses hatte später festgestellt, dass Morgan und sein Kreis diese Propagandaorganisation nur deshalb gegründet hatten, um die von ihm aufgelegten englischen, französischen und sonstigen Anleihen besser im Publikum unterzubringen. Diese Untersuchungskommission wollte sogar ein Gerichtsverfahren gegen das Haus Morgan wegen dieser National Security League einleiten, das indes durch die Macht Morgans niedergeschlagen werden konnte. Zumal auch Stimson damals bereits an dieser Organisation beteiligt gewesen war. Das Erstaunliche an den Vorgängen im Jahre 1940 war nun, dass immerhin das belastende Material aus all diesen Untersuchungskommissionen vorlag, durch das die Rolle des Hauses Morgan während des Weltkriegs aufgedeckt worden war. Insbesondere durch die Kommission unter dem Vorsitz des Senators Nye, das aber dennoch das Volk in den Vereinigten Staaten einer unbekümmerten Wiederholung dieses widerwärtigen Spieles ausgeliefert war, ohne in der Lage zu sein, sich dagegen zu wehren. Eine Reihe von Senatoren und Abgeordneten unter der Führung von Burton Wheeler, den wir bereits als den Gegenspieler Roosevelts im Kampfe um den obersten Gerichtshof kennengelernt haben, trat zwar der Kriegspropaganda mit großem Mut und erstaunlicher Unerschrockenheit entgegen. Ihnen gesellten sich Männer hinzu, wie der weltbekannte Ozeanflieger Lindbergh und der katholische Priester Coughlin, der zuerst in seinen Rundfunkansprachen, später wurde ihm von dem Privatkanal, das den Rundfunk beherrschte, diese Möglichkeit genommen, und dann in seiner Zeitschrift unablässig gegen die Kriegshetzer wetterte. Das Bündnis zwischen Roosevelt und der Hochfinanz, das mit der Gründung des White-Komitees auch öffentlich in Erscheinung trat, war indes ein übermächtiger Gegner für diese kleine Schar von Vertretern einer wirklich amerikanischen und dem Volksinteresse entsprechenden Außenpolitik. Fußnoten: Der Pilot Charles Augustus Lindbergh hielt am 11. September 1941 auf einer Versammlung des America First Committee in Des Moines, Iowa, seine Rede »Who are the War Agitators?«, in der er erklärte, die drei wichtigsten Gruppen, die die USA in den Krieg treiben wollten, seien die Briten, die Juden und die Regierung Roosevelt. Der US-Republikaner Gerald Prentice Nye vertrat als Senator den Bundesstaat North Dakota in Washington und erlangte Bekanntheit durch das nach ihm benannte Nye-Komitee, welches die Ursachen für den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg untersuchte. 1936 sagte Gerald Nye in einer Rede, Zitat, »Nach den Ergebnissen der Anhörungen und Untersuchungen ist es gerechtfertigt, festzustellen, dass die Banken das Herz und das Zentrum eines Systems waren, die unseren Kriegseintritt unausweichlich machten. Zitat Ende. Nach dem europäischen Kriegsausbruch sagte Nye am 15. April 1940 in Pennsylvania, Zitat, dieser europäische Krieg ist nicht das Leben eines amerikanischen Maulesels wert, geschweige denn das Leben eines Sohnes unserer Nation. Zitat Ende, Ende der Fußnote.